Ronnie. Guys, hat schon lang genug gedauert. Zähl die Zähne, während jeder trauert. Ich bin der König, ihr seid alle Bauern. Keiner von euch hat so eine Power, Power, Power, Power, Power, Power. Gib ihr Darby 20 Super. Mach die Schlampe süchtig und sie speichert meine Nummer. Ich will nur Masari, Bruder. Vergifte diese Kachba. Verpiss dich jetzt, du Bitch, und komm nicht wieder ohne Barra. Ich geb Power. Hinter mir die Bras wie eine Mauer. Die Grief ist auf der Lauer. Sie sind schnell, doch ich bin schlauer. Ich geb Power und brauche dabei Baba Haze. Ich stück nur Safari, Bruder. Fick auf Power Raid. Der lila Schein macht dir den Himmel blauer. Der lila Schein macht deine Hater sauer. Ah, der lila Schein, er fickt deinen Kopf auf Dauer. Ah, der lila Schein, er gibt dir immer Power. Brrrr. Ja, es hat schon lang genug gedauert. Zähl die Scheine, während jeder trauert. Ich bin der König, ihr seid alle Bauern. Keiner von euch hat so eine Power, Power. Wir fangen jetzt an, in Geld zu baden. Du bist Bescheid. Mach die ganze Welt zu meinen Sklaven. Ja, stay high. Fühl mich so wie ein Diktator. Baller alles weg, als wäre ich Terminator. Ja, deutsche Rapper haben keine Power. Stapel Kohle, dicker Eiffeltower. Weiße Sneaker, dicker, bleiben sauber. Hey, da schwitzen wir in einer Sauna. Rauchen Cheese, kein Gouda. Ja, die Power, Niki Lauda.